Der Mensa-Podcast. Moin! Hallo! Es ist Freitag, 15 Uhr. Wir kommen frisch gestärkt aus der Mensa. Es gab einen Newcomer, es gab was Neues. Linsenrote Beetesalat mit Halloumi und Joghurt-Dip. Yum, yum. Ja, was sagt er dazu? Lecker, sehr lecker. Wobei die Portion super groß war. Ich hänge schon am Kaffee, um das Foodkoma zu überwinden. Aber war top zufrieden. Gleich möchte ich hervorheben, der Halloumi, sehr gut angebraten. Die Kräuter, die im Mediterran, machen sich da sehr gut. Auch der Joghurt-Dip überraschend gut. Normalerweise ja immer eine große Schwäche der Mensa, diese Dips. Es ist immer irgendwie zu quarkig, zu fettig. Ich weiß nicht, Mayonnaise. Ich weiß nicht, was es immer schmeckt. Aber dieses Mal richtig schön frisch, joghurtig. Hat wunderbar gepasst. Als ich es gesehen habe, als es aus der Röhre kam, ja, sozusagen, dachte ich, was soll das jetzt? Ja, was soll dieser Dip sein? Dann habe ich gedacht, dieser trockene Kringel, der wird damit wirklich dann auch Sesamkringel. Ich bin ein großer Fan von. Mhm. Du hast ihn auch trocken gegessen. Ich esse den auch trocken, klar. Ja, das trocken, ich konnte es nicht mit ansehen. Als Schwab, weißt du. Brauchst du Soße? Aber gut, schon. Mit dem Dip, für mich, also, das war gute Soße, ja. War tatsächlich ein Highlight diese Mensa-Woche, wenn ich das halte. War ein Highlight der Mensa-Woche, ja. Apropos. Ja, würde ich sagen, wir machen noch ein bisschen eine Rückschau, oder? Auf die vergangene Woche, weil wir haben ja im letzten Podcast den Linseneintopf mit Fladenbrot erwähnt und auch empfohlen. Und ich habe ihn genommen und ich muss sagen, ich war enttäuscht. Wow. Schock. Das ganze Ding hat irgendwie nach Brühwürfel geschmeckt, also so sehr, sehr nach Fertigmischung. Das Gemüse war so klassisches Tiefkühlgemüse. Man kennt es ja, wenn es so nur so viereckige Quadrate sind. Quadrate sind immer viereckig, aber auf jeden Fall alles genau gleich und es fasert so im Mund aus. Also es hat gar keinen Biss mehr, es ist nur noch irgendwie eine komische Konsistenz. Es fasert aus, schreibt euch das hin. Aber die Schlange hilft. Vokabelheft. Die Schlange war doch voll lang. Die Schlange war extrem lang. Also als ich da war die Schlange tatsächlich bis am Nachschlag vorbei, bis zum Pavillon ging die Schlange. Da habe ich mich gedacht, gut, da stelle ich mich an. Positiv zu erwähnen, sie stellen immer ein bisschen Essig hin, den man noch reinkippen kann. Da habe ich mich natürlich bedient. Conny wäre stolz gewesen. Grüße an Conny. Shoutout to Kay. Yeah. Und was auch noch passiert ist, ich war fast fertig mit dem ganzen Ding. Und habe so die letzten Löffel genommen und plötzlich habe ich so eine komische Konsistenz in meinem Mund bemerkt. Und es war einfach so ein Gelatine-Brocken. Ich weiß nicht, es kann jetzt sein. Gelatine, es ist doch vegan, oder? Ist nicht vegan. Aber ich meine, das steht ja auch nirgendwo, dass es vegan ist. Dann kann man auch einen Gelatinebollen einfach. Aber ich weiß, es gibt ja auch vielleicht irgendwie so Ersatzprodukte, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es sich so angefühlt wie so ein Gelatine. War so richtig klibberig. Ich habe den dann auch aus dem Mund rausgeholt und habe gedacht, ich muss gleich kotzen. Also da habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht mit dem Linseneintopf. War jetzt am Montag nicht da, aber generell gut, war es immer gut. Als ich in die Mensa kam, war der schon ausverkauft. Konnte man sich auch denken, als ich die Schlange gesehen habe. Da hat mir mein werter Kollege nämlich ein Foto geschickt und ich dachte, OMG. Jedenfalls, alle würden sich freuen wahrscheinlich, die am Montag auf meinen Tipp letzte Woche gehört haben. Und zwar die Pasta, das Tagesgericht. Die Pasta mit Tomaten, Gemüse, Oliven und Sardellen, um genau zu sein. Mhm. Die waren nämlich richtig lecker. Ich hatte ja befürchtet, sie könnten ein bisschen salzig werden, weil mit Sardellen umgehen will gekonnt sein. Schwierig. War aber auf jeden Fall ein solides Essen. Ich war überzeugt, um es vorsichtig auszudrücken, ich will nicht sagen begeistert, auf keinen Fall. Aber 3,5 bis 4 Sterne auf jeden Fall, und solide. Also meine Angst bei dem Essen wäre gewesen, es schmeckt Zeug nach Fisch. Ja, war es aber nicht. Nicht. Die Oliven waren deutlich dominanter als alles andere. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zur aktuellen Woche und beschäftigen uns mal, was so kommt. Denn es gibt wieder einige Highlights, würde ich sagen. Allerdings auch einige Tage, wo gar nichts geht. Zum Beispiel der Montag für mich richtig madig. Schwierig. Also die Zucchini-Köfte. Riskant. Also es ist wild. Es ist wild einfach. Currysoße, dann Zucchini, Köfte, vielleicht weiß man nicht, was da unter Da weiß man nicht so richtig, was da abgeht, gell? Abgeht, ja. Diese Köfte, die haben auch schon sehr verschiedene Formen, habe ich irgendwie das Gefühl. Manchmal war das so ein Berg, manchmal waren das wirklich so einzelne Dinger. Ich dachte, das sind so kleine Teile. Ja, manchmal war es irgendwie Es ist ein komisches Essen. Wie so ein Restaurant, wo man Pizza, Cevapcici und Hühnchencurry alles auf einmal bestellt. Ja, aber es ist so der Mix aus allem, ja. Aber seid mutig, probiert's aus. Weiß ich nicht. Ich würde vielleicht trotzdem zum Tagesgericht gehen. Penne, Gorgonzola-Soße mit Spinatsoße. Gorgonzola, Spinatsoße und Cashewkerne. Die sind meistens so leicht angeröstet, dann kriegen die so ein leicht süßliches Aroma. Das kann ich schon empfehlen. Okay. Ja, vielleicht würde ich mich anschließen, vielleicht würde ich aber auch doch zum Gulaschsuppentopf gehen. Ich glaube, der ist, macht nicht viel falsch, glaube ich. Aber das dachten wir auch bei den Linsen. Dachte man auch bei den Linsen. Gut, man wird sehen. Und was ist denn die Meinung zu den dicken Fritten eigentlich? Oh, weil die gibt es ja auch immer noch als Alternative diese Woche. Stimmt, hatte ich vor kurzem tatsächlich auch, weil ich keine Zeit hatte. Und da ja eigentlich so gut wie, also weiß ich nicht, aber da war jetzt gar nichts los und überall standen sie sich die Beine in den Bauch. Ich fand's okay, aber es ist schon böse. Also, ist schon böse, ist gell? Schon, wie meinst du? Schnallt einen schon weg. Man fühlt sich ein bisschen dreckig, wenn man es gegessen hat. Foodkoma, oder? Das kommt wahrscheinlich auch. Bei mir war es jetzt nicht so der Fall, aber ja, das ist ein einfach das McDonald's-Feeling. Nein, ja doch, aber es ist pervers einfach. Du isst Pommes und dann schiebst du da noch Chili drüber und Käse und Gemüse, Soja-Bolognese. Ja, es ist schon, ja, wie gesagt, ein bisschen ein, erstmal duschen danach. Ja. Und also mein Problem damit ist, es suppt einfach so durch, ne? Also die kippen diese Soja-Bolognese einfach über die Fritten drüber und dann gibt es so eine Matschepampe. Ich meine, manche Leute mögen das ja, aber ja, für mich ist es, ich hätte mich da auch dazu gezählt, aber wie gesagt, es ist einfach so die, ich weiß nicht, die implizite Kalorienuhr, die da so mitgeht, wenn man das isst. Und dann denkt man sich, oh mein Gott, was tue ich hier? Ja. Also man fühlt sich auf jeden Fall ein bisschen schlecht danach. Okay, da würde ich dagegen halten, dass die Portion nicht ganz so groß ist. Deshalb auch vielleicht im Vergleich zur klassischen Currywurst, Tofuwurst mit Pommes, da ist das Preis-Leistungs-Verhältnis natürlich besser. Die dicken Fritten haben mich mal, als ich es gewagt habe, nicht ganz satt gemacht. Das war ein bisschen wenig. Und ich bin auch nicht so ein Fan von dem Lätschigen. Ich bin da eher so der Knusprige. Die Fritten löffeln schon raus. Da haben wir doch schon den ersten Spitznamen für dich. Der Knusprige. Ja, super. Du musst außen schon eine gute Konsistenz haben. Okay. Freuen wir uns hier auf Dienstag. Ja, Dienstag. Tag, der wird nämlich toll, oder? Ein toller Tag, ja. Warum? Gebackene Aubergine mit Joghurtcreme und Kürbiskernen. That's why. Hummus und arabischer Salat. Und Simit auch wieder dabei. Also also es ist wirklich ein Gericht, das mich sehr überrascht hat, weil ich mag eigentlich keine Aubergine. Und dass mich die Mensa dazu bringt, Aubergine zu mögen, weil es so lecker ist. Ja, ich war sehr überrascht beim ersten Mal. Es war ein historischer Moment, ich war dabei. Stimmt, ja. Ja. Also es ist wirklich gut gemacht einfach. Es ist nicht zu. Die Aubergine ist gut angebraten, schöne Röstaromen. Mhm. Nicht zu, wie sagt man, nicht zu wässrig oder nicht zu, ja. Was ja so eine Aubergine manchmal einfach so ein bisschen hat. Wie sieht es mit der Öligkeit aus? Es ist schon sehr ölig, ja. Aber ich meine, das ist halt das Geheimnis, ne? Das ist aber auch das Simit, da könnt ihr das schön aufsaugen. Ja, man hat danach schön was zum Dippen. Ah, wichtig fürs Simit. Gut. Ja. Ja. Sonst natürlich Linseneintopf. Vielleicht klappt es ja diese Woche. Ja, aber ich meine, da ist jetzt dieses Wienerle oder das Tofuwürstle dabei und das Tofuwürstle im Linseneintopf, das ist wirklich das Letzte. Das ist so ein lappriges Ding. Das kannst du nicht essen. Ja, aber das Wienerle ist dafür, glaube ich, gut. Ja, das Wienerle, ja, das ist gut. Ja, es ist gut, ist knackig. Ich hätte da immer gerne ein bisschen Senf dazu, aber den gibt es ja halt nicht. Aber es steht halt nicht jeder auf das Arabische, deshalb, da macht man so als klassisches Essen nichts falsch. Ja. Ja, ich denke, ich werde schon auch die Aubergine nehmen, aber auf jeden, ja, ich denke, kommt ich auf auch die Zeit an, wann ich es schaffe und dann ist natürlich ein schneller Teller immer eine Option. Jo, Mittwoch. Mittwoch, sieht auch nicht schlecht aus, das hat verschiedene Möglichkeiten, also Ich presche da mal vor und würde hier machen Solo fürs Tagesgericht werben. Ravioli gefüllt mit Ricotta und Spinat, Pesto, Perlkraubenrisotto, Schafskäse-Topping sogar auch noch dazu. Hat einen mediterranen Touch und ich habe es auch schon gegessen, es war gut. Auch das Perlkraubenrisotto? Ja, doch. Also man kann sich vielleicht nicht direkt was drunter vorstellen und ich habe es gerade auch an der Stelle vergessen, was es genau war, aber es war lecker, meine ich. Okay, weiß nicht, so Perlkraum haben ja manchmal die Tendenz, so ein bisschen schleimig zu werden auch. Das war nicht der Fall. Risotto muss eigentlich auch schleimig sein, ja, ist richtig. Bisschen schlonzig, das schon sein. Okay. Ja, also ich vermeide ehrlich gesagt so Ravioli-Sachen immer in der Mensa, weil mir ist das immer ein bisschen zu teigig. Aber ja, ich kann gut verstehen. Ich so eine solide Sache ist in die Mini-Frühlingsrollen. Also, ja, das ist jetzt echt nichts Geiles so, ne? Das macht man sich auch zu Hause mal, aber ey, wenn man es halt, wenn man was braucht, nimmt man die Mini-Frühlingsrollen. Also, das ist okay. Du meinst vorher noch was wegen der Penne, oder? Ah ja, die Penne. Ein schneller Teller, wenn man schnell nicht viel Zeit hat und gleich Lavada lernen will, sind die Penne alla Arrabbiata doch sehr zu empfehlen, weil die Penne al dente sind, die Soße ist, hat genau die richtige Schärfe, ist gut würzig, da macht man auch nichts falsch. Okay. Also, da spreche ich sogar aus Erfahrung. Okay. Für mich ein schwieriger Tag, ich weiß noch nicht, ob ich da in die Mensa gehen werde, aber ja, go with the flow. Schauen wir nochmal den Donnerstag an, weil da sieht es wieder ein bisschen besser aus, meiner Meinung nach. Es gibt am Tagesgericht die Süßkartoffelpfanne mit Datteln, Joghurtdip und würzigen Kichererbsen. Finde ich ziemlich lecker, muss ich sagen. Die süßen Datteln zu diesen Süßkartoffeln gibt einen ganz guten Kontrast. Der Joghurtdip ist okay. Nicht so geil, muss ich sagen, sind diese würzigen Kichererbsen. Die sind immer ein bisschen zu hart immer. Ich weiß auch nicht, die werden nicht so richtig durchgekocht. Aber sonst solides Essen. Okay. Ich würde sagen, das ist viel zu süß. So als würziges Mittagessen ist einfach viel zu süß gemacht. Mit den Datteln, dann hast du noch Süßkartoffeln. Ja, aber Süßkartoffeln sind ja nicht süß. Ja, aber mit den Datteln ist jetzt so ein verstärkender Effekt. Und also mir ist es viel zu süß und die würzigen Kichererbsen sind mir viel zu trocken. Ja. Da, wie gesagt, das mit dem Joghurt-Dip muss man gucken, hat man Glück, dass er gut passt. Aber nee, ich, also für mich ist es nix. Okay. Ja, schade. Okay, aber es gibt die berühmten Cannelloni, diese... Ja. Dieses ins Koma befördernde Essen 1. Ja. Wahnsinn. Also, das ist eine Portion, Alter. Boah. Ja, das ist schon lecker. Ist schon lecker. Es ist lecker, aber ja. It comes with a twist, würde ich mal sagen. Ja. Das heißt, da ist gut, wenn ihr euch auf der Mensa-Wiese schon euer Schlafplätzchen zurechtgelegt habt. Wenn es nicht zu kalt ist. Ja. Wenn es nicht zu kalt ist, ja, geht auch im Pavillon, oder ist schön warm. Mhm. Essen 2 liest sich aber richtig lecker. Es liest sich lecker, ja. Ich hab's noch nie gegessen, aber es kann auch eine Falle sein. Ne? Das ist so ein klassisches Mensa-Essen, wo man so denkt, das hört sich aber gut an. Mhm. Und dann kommt man hin und dann liegt da so ein blasses Händchen mit ein paar eingelaufenen Blutadern. Ja, und man denkt so, what have I done? Ja. Also vielleicht vorher nochmal die Treppe hoch, kurz rüber gucken. Nochmal kurz schauen, ja. Und dann vielleicht doch zum Tagessicht. Dann vielleicht doch zum Tagessicht. Oder eben, also ich finde auch den schnellen Teller. Steckrübe, Karottencurry finde ich auch geil. Wow. Also für mich was man sich auch wegtubern kann, wenn man jetzt zum Beispiel Bock hat auf die Süßkartoffelpfanne. Mhm. Tupper mitgenommen, beide Essen geholt. Grüße an Flo. Schreibt ihr mit? Also für mich Top-Essen. Okay. Ja. Also Donnerstag hat einiges in Bildung. Einiges zu bieten, dann lass doch mal zum Freitag weitergehen, oder? Ja. Freitag. Da ist wieder ein richtiger Minustag. Das ist wieder schwierig, gell? Gut, Freitag, muss man sagen, hat auch immer nicht so viel Spielraum, weil der Milchreis ist eine gesetzte Größe auf dem schnellen, schnellen Teller. Der ist ja nicht wegzukriegen, aber er wird auch regelmäßig genommen, muss man auch schon sagen. Ja, Fisch ist natürlich auch immer dabei, in verschiedenen Variationen, deshalb ist der Spielraum da begrenzt, stimmt, im Tagesgericht und Essen 1. Diese rote Beteknödel, Essen 1 mit Hirtenkäse, Aprikosenreis und Sesamkarotten. Klingt nicht schlecht. Experimentell. Rote Beteknödel. Hat es jetzt jemand schon mal gegessen? Ich glaube, ich hätte es schon gegessen, aber ich kann jetzt ist nicht in Erinnerung so geben. Es ist nicht in Erinnerung geblieben. Also weder negativ noch positiv. Also, gut, vielleicht würde ich es dann einfach mal wagen, diese Woche. Vielleicht kann man da gar nichts drüber sagen. Also ich finde, es klingt ganz lecker. Okay, dann nimm das doch mal und dann lass uns das doch nächste Woche einfach mal besprechen. Ja, letzte Woche waren wir mitgemacht. Wie das war dann. Letzte Woche waren wir ja auch mutig und haben den Newcomer genommen. Ja, hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Und hat sich gelohnt, deshalb gut. Nehmen wir den Mut. Wird notiert. Jo, dann haben wir die Woche durch. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum Thema der Woche. Und da würde ich vielleicht mal an Fee weitergeben, der heute ein Erlebnis hatte in der Mensa. Ein Erlebnis, was schon viele wahrscheinlich hatten. Ja, ist mir auch nicht zum ersten Mal passiert. Ich laufe zielstrebig zur Mensa, suche meine Freunde. Da sind ganz viele Leute, die Schlange stehen. Auf einmal springt jemand vor mich und drückt mir einen Flyer in die Hand. Ich war auch neugierig, deshalb habe ich dann noch den Flyer guten Mutes und guten Gewissens genommen, aber... Schon weggeschmissen, gell? Wo ist er? Nee, wo ist er? In meiner Jacke. In meiner Jacke. Ja, dreimal gefaltet, in Kaugummi drin. Ja, das Thema ist Mensa-Flyer-Leute, beziehungsweise Flyer-Leute vor der Mensa. Ja, Frechheit oder erlaubte Werbung? Fragezeichen. Sie tun mir auch immer irgendwie ein bisschen leid, ne? Also so wirklich, weiß ich, machen die es alle freiwillig so wirklich? Oder ist das nicht irgendwie so ein Dienst, zu dem man verdonnert wird von seiner AG? Also viele machen das, glaube ich, frei. Ja, AG-Dienst eben. Ja. Ich glaube, manche werden sogar dafür bezahlt wahrscheinlich. Ja, doch. Einige, denke ich, gerade so, wenn so Leute Stände drin haben, werden, glaube ich, schon Leute auch dafür bezahlt. Habe ich auch schon von gehört. Aber man fühlt sich da, glaube ich, auch nicht arg viel besser, als würde man jetzt vor der Mensa flyern. Ja, ich meine, es ist echt, also ich muss ehrlich sagen, man hat ja so Vermeidungsstrategien, ne? Also man sieht, man geht in die Mensa, man sieht schon, okay, da steht wieder einer. Übelst keinen Bock mit denen. Übelst keinen Bock, jetzt hier irgendwie in ein Gespräch verwickelt zu werden, blablabla. Man will auch keinen Flyer in die Hand gedrückt haben. Man weiß ja, man schmeißt den in der Regel weg. Ja, man schmeißt den eh weg, man hat eh keinen Bock, zu irgendwelchen Sachen zu gehen, die man nicht kennt und wo man keine Zeit hat. Und was macht man? Also ich, meistens sowieso eh Kopfhörer drin, schon mal hier Nicht-Stören-Modus aktiviert. Und dann keinen Augenkontakt aufbauen und das ist wichtig, möglichst großen Bogen drum machen. Aber meistens geht es natürlich nicht, weil sie stehen direkt am Eingang. Aber eben keinen Augenkontakt. Es ist natürlich auch irgendwie asozial. Ne? Die Leute suchen ja den Augenkontakt und du läufst halt einfach eiskalt an ihnen vorbei und würdigst ihnen keines Blickes. Ja, da muss man dann wohl in Kauf nehmen, dass die vielleicht nicht unbedingt dich für den alleroffensten Typ halten. Aber gut, so man hat mal solche Tage, mal, wo man ein bisschen offener ist. Manchmal geht man halt direkt weiter. Ich mache das eigentlich immer so, dass ich dann, wenn ich echt keine Lust habe gerade und meine Hunger habe, dann tue ich immer so, als würde ich meine Freundin ganz hektisch irgendwo suchen und tue vielleicht dann noch so, wir werden nicht telefonieren. Hast du wirklich schon mal so getan, als würdest du telefonieren? Ja, habe ich auch. Oder so getan, als würde ich so eine Sprachnachricht abhören, dass es so aussieht, als würde man mich jetzt nicht stören. Du Schlawiner. Der gute alte Hindi. Soll nicht schlecht. Okay. Ja, musste ich auch mal zu greifen, aber da hatte ich auch einfach sau Hunger und wollte da jetzt. Also ich sag meistens einfach, nein, danke und lauf weiter. Ja. That's me. Das ist wahrscheinlich geht auch. Sogar die beste Redaktion. Aber es, ja, ist, halt auch, es ist halt auch oder, anstrengend. Oder, das muss ich noch hinzufügen, man kann auch einfach sagen, oh, habe ich vorher schon bekommen. Oh. Das wäre dann schon wieder gelogen, weißt du? Oh. Stimmt. Dann fängt man an, da rumzulügen, wo es dann eigentlich gar nicht notwendig ist. Wobei, manchmal kennt man ja schon, was die einem andrehen oder man hat vielleicht von dem Theaterstück schon gehört, dass man dann das nicht unbedingt braucht und dann kann finde ich auch mal so eine alternative Strategie, nenne ich es jetzt mal, verwenden. Stimmt. Aber das, da ist ja dann immer so ein bisschen ein Problem, wenn man dann anfängt, so Sachen zu sagen, so, kenne ich schon oder habe ich schon gesehen, dann ist das manchmal für die so eine Einladung zur Konversation. Dann sagen sie, und, wie fandest du und so, weißt du? Und dann steht man da plötzlich, ich will eigentlich nur was essen und wird irgendwie voll gelabert mit irgendwas, worauf man eigentlich jetzt nicht so Lust hat. Und man kommt dann irgendwie schlecht raus. Das ist mir irgendwie noch nicht passiert. Nicht? Nee. Doch, mir schon. Gerade so Leute, die, es gibt ja auch, das finde ich dann echt schon ein bisschen zu penetrant, wenn man quasi, man steht in der Schlange, drin oder draußen, meistens bis jetzt draußen, und wird quasi in der Schlange aktiv angesprochen. Das ist ja eine Situation, du kannst nicht weg. Ja, das wird natürlich nachher ausgenutzt. Du kannst natürlich nicht weg. Du bist da erstmal gefangen. Und dann sagst du eben so Sachen, ja, kenne ich schon die Veranstaltung oder habe ich keine Zeit an dem Abend. Aber dann hören die nicht auf und sagen, ja, dann hier, wie war's? Oder es ist auch an einem anderen Tag oder irgendwie sowas. Und du denkst, ja, ey. Na gut, wenn man da steht, dann würde ich sagen, muss man es versuchen, irgendwie mit Humor zu nehmen und locker zu bleiben. Und ja, einfach da mitreden und es einfach geschehen lassen. Ja. Das Schlimmste, was man machen kann, da kommt man auch ziemlich uncool rüber, ist, wenn man dann so ganz hektisch sein Handy rauszieht und dann so, ja, kommt, stimmt, so, stimmt, so fake auf dem Handy rumscrollt. So, das ist dann uncool, wenn man es irgendwie hinkriegt, die Situation so mit einem Augenzwinkern so über sich ergehen zu lassen, finde ich die beste Art, wenn man es in der Schlange sozusagen über sich ergehen lassen kann, wahrscheinlich das Beste. Ja. Ja. Also wirklich vermeiden kann man es einfach nicht. Man kann sich vermeiden. Das ist das Fazit. Ne? Es ist, wie es ist, man muss irgendwie damit umgehen. Und ich habe tatsächlich auch schon mal Erfahrung gemacht in der anderen Rolle, auch mal schon Flyer verteilt. Okay. Es gibt einfach Leute, die haben da jetzt gerade keinen Bock drauf oder laufen einfach weiter. Man muss sich dann einen guten Spruch oder ein paar kurze Worte überlegen, wie man vielleicht das Thema so zusammenfasst, dass man irgendwie die Leute zumindest anspricht, die vielleicht da ein offenes Ohr für haben. Zum Beispiel, wenn man für ein Festival flyert oder so. Und dann bleiben schon Leute stehen, weil die auch zum Teil ein Interesse haben. Also ich habe da verschiedene Erfahrungen gemacht, aber klar, ich würde sagen, freundlich bleiben und deshalb bleibe ich auch auf der gegenüberliegenden Seite dann immer freundlich, weil ich weiß, wie es ist. Ja, das wird den meisten so gehen, denke ich, die da rumstehen und werben. Die wissen ja ganz genau, wenn sie selber in die Mensa gehen, ob sie da jetzt auch Flyer mitnehmen, ja, vielleicht auch nicht so. Also ja, da ich glaube, ich sollte einfach ein bisschen Verständnis für die andere Seite immer mitschwingen und dann wird es auch immer harmonisch zugehen. Ja. Vor und in der Mensa. Schöne Worte. Also, schöne Worte. Das war zum Sonntag und dabei ist erst Freitag. What? Ja, ja, ja. Aber der Podcast kommt ja am Sonntag, also passenderweise. Also gut, dann. Wir nehmen früher auf. Gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch weiter zu einer neuen Mensa-Rubrik. Und zwar Geschichten aus der Mensa oder auch Opa erzählt vom Krieg. indem wir hier ein paar Geschichten raushauen von anno dazumal. Wir haben ja alle schon, sind schon einige Jahre Gäste der Mensa Rempertstraße. Und ich will heute vielleicht zum Abschluss eine Geschichte erzählen aus einer Zeit, als die Matrikelnummern noch mit einer 3 begonnen haben. Bin ich dabei. Aus einer Zeit, als unser guter Freund Fabi noch mit einer Flasche Ketchup in die Mensa kam, als es Fisch gab. Und aus einer Zeit, als man noch in die Hundescheiße auf der Wiese am Platz der alten Synagoge sich reingesetzt hat. Ich will nicht sagen, es war eine bessere Zeit, aber es war auf jeden Fall eine andere Zeit. Es war das Jahr 2013. Wow. Oh. Muss man sich vorstellen. Ja. Lange ist her. Und in diesem Jahr 2013 gibt es eine Woche, die denke ich einfach heute noch gerne zurück. Und unsere ganze Gruppe, alle Leute, die damals dabei waren, denken noch heute gerne zurück. Es gibt ja so Momente im Leben, an denen merkt man, das wird jetzt dein Leben prägen. Das ist ein verändernder Moment, ein Wendepunkt. So ein Moment war das. Es ist so präsent wie der erste Kuss, wie das erste Mal. Und wenn es mir mal nicht gut geht, dann denke ich zurück an diese Woche im Jahr 2013. Es war die Telekom Campus Cooking Woche in der Mensa. Da muss er selber lachen. Gott sei Dank. Okay. Ja, was war die Telekom Campus Cooking Woche in der Mensa? Das war eine Woche, da kam die Spitzenköchin Elisabeth Opel in die Mensa und hat dort eine Woche lang Essen 1 und 2 gekocht. Und es war legendär. Also quasi Telekom hat ein bisschen Geld reingebuttert, um quasi ihren Namen irgendwie dahin klatschen zu können, aber es hat sich wirklich gelohnt, weil das Essen war so gut. Und leider gibt es den Speiseplan nicht mehr. Aber ein Essen, das so unserer ganzen Gruppe imponiert hat und das immer noch im Kopf ist, war das Schweinefilet mit Rotwein-Balsamico-Reduktion und ich glaube einem Kartoffelstampf dazu. Es hört sich jetzt an wie so ein normales Essen 1, wo man denkt, ja, das wird so ein trockenes Schweinefilet sein, was soll es uns sein? Aber nee, es war perfekt zubereitet. Schweinefilet auf den Punkt, innen ganz leicht rosa, super saftig. Nicht nur so ein kleines Scheibchen oder so, nee, man hat so einen richtigen, ein halbes Filet am Stück auf dem Teller gehabt. Also es konnte quasi auch gar nicht austrocknen. Dann gab es so kleine Schmortomaten dazu, die noch so an den Stängelchen hingen, die Schmortomaten noch dran. Und die Schmortomaten waren perfekt gegart. Also, kennt ihr das, wenn so Tomaten so kurz vorm Platzen stehen, wenn sie so warm sind? Ja. Und genau diesen Moment brauchst du. Und dann schiebst du sie in den Mund und sie platzt in deinem Mund auf. Oh ja, oh ja. Und dieser Tomatensaft ergießt. Ja! Es gibt kaum ein besseres Gefühl. Es wird jetzt ja fast ein bisschen erotisch, aber es war auch wirklich ein erotisches Erlebnis. Also muss man wirklich sagen. Dieser frische Tomatensaft und diese Balsamico-Reduktion dazu, es war wirklich ein Festmahl. Wird ganz heiß. Ja, ich will nicht wissen, was die Telekom diese Aktion gekostet hat, weil man hat echt so ein Prügelfilet auf dem Teller bekommen. Die haben ja irgendwie 2000 Essen dann wahrscheinlich rausgehauen. Ja, aber wie gesagt, es denkt mir heute noch, es war eine denkbare Zeit. Auf jeden Fall ein Mensa-Erlebnis, von dem man seinen Kindern noch erzählen kann. Und diese Rubrik wurde Ihnen gesponsert von der Telekom. Was ist der Telekom-Slogan? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, also es gibt auch andere Mobilfunkanbieter, die genauso schlecht sind, aber ein bisschen billiger. Und ich würde sagen... Multimedia. Genau, dann würde ich sagen, haben wir es für heute, oder? Ja, war schön. War schön. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch eine gute Woche. Guten Appetit, ne? Take it easy. Ciao.